Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute ist Muttertag, der 10. Mai, und ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Mutter-, Tanten-, Lehrerinnentag. Jeder, der junge Menschen für sich gewinnen kann und sie gut beeinflussen kann, der ist heute eigentlich der gefeierte Mensch, denn man möchte zurückgeben, man möchte Ihnen vielen, vielen Dank sagen. Und das ist es, was dieser Tag eigentlich symbolisiert. Aber es sollte eigentlich jeder Tag Muttertag sein. Heute soll es um Spargel gehen, denn es ist Spargelzeit. Wenn man in Deutschland ist, und das zwischen April und Mitte Juni, so trifft man überall in den Lokalen auf eine große Tafel mit den Spargel-Sondermenüs. Denn Spargel, der weiße, den es um diese Zeit gibt, ist auf einmal ein Nationalgericht. Ob Suppe oder pro Person eine große Portion 8 bis 10 Spargeln, natürlich mit Frühkartoffeln und gekochtem Schinken, viel Butter oder Sauce Hollandaise, da läuft dem Kenner schon bei der Aufzählung das Wasser im Mund zusammen. Gekauft wird er am Straßenrand, an Sonderständen, im Supermarkt oder auch frisch auf dem Markt, neuerdings sogar vorgeschält. Man hat sich an mehreren Ständen dort auf das schnelle Kochen und Verzehren des modernen Menschen eingestellt. Diese Köstlichkeit muss auf den Tisch, manchmal in sehr wenigen Minuten. Auch ich gehöre zu den Fans und suche im Ausland, wie die herbstlich raren Zwetschgen, im Frühjahr nach weißem Spargel, möglichst frischem. Da gibt es ihn importiert, zum Beispiel aus Peru. Denn zumeist trifft man Spargel grün oder oberirdisch geerntet eben überall an, aber der weiße ist eben rar. Wer ihn in Hügeln und also im Boden gestochen erntet, der zahlt besonders viel für diese harte Knochenarbeit desjenigen, der sie sticht. In Deutschland kommen viele Arbeiter der Saison aus dem Ausland, oftmals sind es auch immer Polen gewesen, die benachbarten Spargelstecher, sehr, sehr flink, wie man hört. Es ging einmal die Kunde, dass man bei einheimischen Arbeitern bei weitem nicht so schnelle und gewissenhafte Arbeiter fände. Nun, vielleicht ist das inzwischen anders. Nun, das bleibt jedem Spargelerzeuger selbst überlassen, wen er da einstellt. Aber Spargelstechen ist ein harter Job. Beim Spargelgenießen gehören natürlich auch Erdbeeren dazu, zumal deren Saison eigentlich parallel läuft in Europa zum Nachtisch dazu. Und so ist auch die Zeit um Muttertag eben Spargelzeit. Und dies mischt sich und wird für uns Deutsche so bleiben, mit nämlich Muttertag und Spargelzeit. Hier noch ein paar interessante Informationen zum Thema. Das ist übrigens einen Tatort mit dem schönen Titel Spargelzeit gibt, wird natürlich die Krimi-Fans freuen, die sich mit Spargel beschäftigen wollen. Dass es auch ins Anzügliche gehen kann, so ein bisschen, wird in dem Lied der Comedian Harmonists aus den 20er, 30er Jahren, nämlich Veronika, der Lenz ist da, nämlich das Frühjahr, mit dem Satz Veronika, der Spargel wächst, angedeutet. Siehe, der Film Comedian Harmonists, sollten Sie etwas zum Sehen suchen. Also ein interessanter Film über eine A Cappella-Gesangsgruppe der 20er Jahre in Deutschland. Beginn der Spargelzeit liegt in der Regel zwischen Mitte und Ende April, wie ich schon sagte. Der Start ist jedoch stark abhängig von der Witterung und der Ernteregion. Ende der Spargelzeit ist traditionell der 24. Juni, der Johannistag, auch bekannt als Spargel-Silvester. Wann ist Spargel am günstigsten? Die Preisuntergrenze liegt pro Kilo bei etwa 4 Euro für gute Ware. Wie lange die Preise für den Spargel günstig bleiben, hängt vom Wetter ab, und zwar während der Spargelzeit. Nach dem Tiefstand steigen die Preise wie bei einer Löffelspitze noch einmal ein wenig nach oben, bis die Spargelzeit dann am 24. Juni offiziell endet. Ich habe dann auch noch mal diesen und jenen Spargel gefunden, aber es ist dann einfach nicht mehr so schön. Ganz zu Beginn der Spargelsaison also liegen die Preise besonders hoch. Natürlich, denn den ganzen Winter über haben alle sich auf den weißen Spargel gefreut. Und jetzt können sie es kaum erwarten. Die ersten Spargelbündel sind deshalb besonders teuer. Anschließend fallen die Preise im Verlauf der Spargelzeit, während das Angebot immer weiter steigt. Statistisch gesehen ist der Spargel Mitte Mai am günstigsten. Für einen guten Spargel zahlt man etwa 4 Euro, hatten wir, glaube ich, eben auch schon gesagt. Und zum Ende steigen die Preise dann doch nochmal. Spargel ist ein Saisongemüse, ähnlich wie beim Rhabarber. Besagt eine alte Bauernregel, dass man Spargel nur bis zum Johannistag, dem 24. Juni, stechen darf. Während beim Rhabarber ab diesem Zeitpunkt der Gehalt an Oxalsäure zu hoch sein soll, sind viele Gärtner beim Spargel überfragt, warum das so ist mit dem Ende. Theoretisch ist es Bauern erlaubt, auch nach dem Ende der Spargelzeit bzw. nach dem Johannistag noch Spargel zu stechen. Es würde jedoch den Ertrag im nächsten Jahr schmälern. Denn nur wenn die Pflanzen lange genug, etwa 100 Tage Zeit bekommen, sich vor dem ersten Frost zu regenerieren, können sie für das nächste Jahr genügend neue Sprossen bilden. Dass das Stechen von Spargel mühsame Arbeit ist, hat sich herumgesprochen. Na, also, wenn Sie es einfach mal zugucken wollen. Selbst im gewerblichen Anbau muss die Ernte von Hand erledigt werden. Grünspargel wird einfach über dem Boden abgeschnitten. Bleichspargel, also der weiße, wird durch das sogenannte Stechen geerntet. Spargel ist ein Starkzehrer, der viele Jahre lang am selben Platz steht. Und eine optimale Bodenvorbereitung hilft dabei, die Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen. Regelmäßige Düngergaben sind notwendig, um den Boden auch für die nachfolgenden Jahre zu verbessern. Beim Spargel handelt es sich um eine mehrjährige Pflanze. Das bedeutet, dass die Wurzelstöcke nach dem Ende der Spargelzeit im Boden bleiben und daraus im nächsten Jahr neuer Spargel wächst. Bei weißem Spargel ist es deshalb wichtig, dass die Erdwälle regelmäßig aufgestockt werden. Diese Spargelsorte wächst nämlich ausschließlich unterirdisch und kann dadurch ihre Farbe erhalten. Zudem kann es sonst passieren, dass das Gemüse zu nah an der Wurzel gestochen wird und der Spargel bitter schmeckt. Übrigens, die größten Spargelanbaugebiete in Deutschland liegen in Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Nun wünsche ich viel Spaß bei der Geschichte der Gabi Grohlich, die an einem Spargelstand gearbeitet hat und das eigentlich als journalistische Gabe für sich, um darüber ein bisschen zu schreiben. Und sie schildert diese Tätigkeit wunderbar und auch ihre Freundschaft mit einem kleinen Jungen, der inzwischen sicherlich sein Studium beendet hat, denn es ist schon länger her, dass sie diese Geschichte erlebt und geschrieben hat. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich, dass wir sie Ihnen wieder mal zum Muttertag bringen können. Viel Spaß dabei, und vielleicht haben Sie ja selber Spargel auf dem Teller und Erdbeeren in der Schüssel hinterher. Ich bin Susanne Nielsen, und jetzt geht es zu Gabi Grohlich, beziehungsweise es kommt noch eine kleine Einleitung von mir und auch ein kleiner Nachspann, die schon auch ein bisschen länger zurücklegen. Wie gesagt, viel Spaß jetzt bei der Sendung. Ja, Mama, Muttertag, und was machen die Mütter? Manchmal machen sie auch ganz interessante und verrückte Sachen.